Neuer Reichtum aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Neuer Reichtum. Ein Strauß von Goldlack, braun und rot, steht welk in meinem Glas. Ich mag ihn nicht entfernen. Im Dämmerdunkel, hinter dem Gebälk von grauen Wolken, sucht mein Blick nach Sternen. Das zarte Blätterwerk krümmt sich am Strauch. Der Winter streift, bevor sein Lauf beendet, mit einem späten, eiseskalten Hauch die Welt, die sich schon frühlingswärts gewendet. Noch hält mein Traum die alten Bilder fest, und doch, auch ich fühl's im Stillen. Wenn nun der Sommer leuchtet vom Geäst, bin ich gewachsen und erstarkt an Willen. Wie jede Kraft der Erde einverleibt, aufs Neue wird aus ihrem Schoß geboren. So, Herz, das zu verlieren fürchtet, bleibt dir, was du je besessen, unverloren. Ende von Neuer Reichtum. Aufgenommen von Sonja.